Es ist Zeit für Klopsikast. Heute bin ich mal ein bisschen besser drauf, weil ich in ungefähr 25 Stunden dich vom Bahnhof in Köln abholen kann. Und darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr, sehr, sehr. Mir kamen jetzt schon die 4 Tage viel zu lang vor. Aber wir müssen uns danach nochmal ordentlich am Riemen reißen, bevor wir uns ein paar Tage länger haben. Aber es ist wirklich ein gutes Gefühl, dass das Ende absehbar ist, dass das jetzt also keine Dauerfernbeziehung bleiben muss oder soll. Das ist so. Ja, ich habe viel heute drüber nachgedacht, was wir für verschiedene Bewältigungsmechanismen haben, und ärgere mich immer wieder darüber, dass ich nun mal so ein Jammerklops bin, aber mir hilft das einfach. Und wenn man sich dann gegenseitig so anjammert, irgendwie tut mir das aus irgendeinem unerfindlichen Grund gut, wenn man dann also sagt, ich vermisse dich und ich vermisse dich doch viel mehr. Und du brauchst eher das Konstruktive nach vorne schaffen, das mache ich auch, aber im Dialog mit dir ist mir einfach sehr wichtig, dass du nicht vergisst, wie sehr ich dich vermisse, und dass ich auch ja nicht das Gefühl kriege, dass meine Dich-Vermissung irgendwie nachlässt und dass ich da eben weniger sensibel werde, denn das möchte ich auf keinen Fall. Weil ja, ich habe ja bestimmt schon das ein oder andere Mal gesagt, dass es mich fast schon ein bisschen verstört, dass ich das nicht mehr als so komplett fehlerhaft empfindet, dass du nicht hier bist. Es ist einfach so, als würdest du sehr lange arbeiten gehen und irgendwann kommst du dann wieder. Es ist nicht, ja, weiß ich nicht. Man gewöhnt sich irgendwie dran und das finde ich ein bisschen gruselig. Aber nun, ich kann ja jetzt nicht jedes Mal 20 Minuten darüber sprechen, wie das dich vermissen sich so anfühlt. Obwohl, oder eigentlich könnte ich das schon, aber ich fürchte, das ist nicht besonders. Oh, Frucht. Und irgendwie habe ich im Lichte dieser ganzen Sachen gar keinen Bock mehr auf Geburtstag. So, also ich freue mich dann nicht, dass ich Geburtstag habe. Ich freue mich viel mehr drauf, dich einfach nur zu sehen. Aber ja, das ist vermutlich so mein größtes Geburtstagsgeschenk, ne? Bin auch gespannt, ob ich von meiner bescheuerten Oma eine liebevolle Karte kriege, aber vermutlich nicht. Ich bin ja nur der Mopsklops. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber wie gesagt, das Allerallerschönste ist, dass mein herzallerliebster Liebster vorbeikommt und dass ich ihn küssen kann und mit ihm kuscheln kann und dass ich einen Tag lang über ihn verfügen kann. Ja, ich fürchte, du wirst mir jetzt widersprechen. Würdest du, wenn das hier eine Dialogplattform ist, was sie aber nicht ist? Deswegen kann ich mich jetzt genüsslich diesem Gedanken hingeben und gleich telefonieren wir noch. Ich wünsche dir jedenfalls jetzt schon mal eine wunderbare, wunderbare Nacht. Ich hoffe, du hörst das hier vor dem Einschlafen und denk dran, dass ich dich über alles liebe und dass ich dich sehr vermisse und gerne küssen und umarmen und alles möchte. Bis morgen, mein Schatz.